Fanboys. Heute mit dem Tobi. Guten Tag. Und mit dem Marcel. Guten Tag. Und mit dem Martin. Guten Tag. Was mich wieder daran erinnert, dass ich irgendwie letztens gesagt bekommen habe, weil ich begrüße Leute manchmal mit schönen Tag oder schönen Abend. Und dann ist mir irgendwann mal gesagt worden, so verabschiedet man sich, so begrüßt man sich nicht. Und seitdem ist es mir schrecklich peinlich und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, wenn ich Leute sehe. Ich dachte, du hast deine Apple Watch vorgelesen. Ja, vielleicht. Ich habe das neue Update noch nicht installiert. Ist das jetzt repariert mit dem schönen Abend, schönen Nachmittag, an irgendwelchen seltsamen Uhrzeiten, zu irgendwelchen seltsamen Uhrzeiten? Also ich habe auch kein Update installiert, glaube ich. Oder habe ich? Ich glaube, ich habe eins installiert, aber das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun. Aber auf jeden Fall hat mir meine Uhr tatsächlich an einem Nachmittag mal einen schönen Nachmittag gewünscht. Insofern, vielleicht haben sie auch serverseitig irgendwas gefixt, dass die Uhr nicht mehr irgendwie einem am Abend einen schönen Morgen wünscht, weil gerade in Cupertino morgens ist. Das ist mir gestern wieder passiert. Ah, okay. Ja, dann. Also serverseitig ist da nichts gefixt, wenn dann hilft das neue Update, aber mal ich habe noch nicht installiert, weil irgendwie kommen nie alle Faktoren zusammen. Weil die Uhr muss ja geladen werden und aufgeladen sein und das Handy muss dann daneben sein und dann musst du dran denken. Genau. Ja. Und dann musst du noch dran denken und deswegen habe ich das Update noch nicht gemacht. Ja. Wir sollten auch dran denken, den Zahlenfakt noch zu erwähnen, weil es ist die Folge 322 und wir haben einen super krassen E-Sports-Zahlenfakt. Ja, und zwar, der wurde leider abgelehnt von Know Your Meme. Mhm. Know Your Meme hat allerdings so eine Art Eintragsmüllhalde für Einträge, die es nicht geschafft haben. Dabei ist der unter E-Sports-Leuten auf Twitch gerade durchaus bekannt. Die 322 bezieht sich auf einen Incident bei einem E-Sports-Match. Und zwar hat da Alexei Berezin extra oder absichtlich verloren bei diesem E-Sports-Match. Weil er gegen sich gewettet hat. Genau, und die ganze Geschichte war so, dass das Match selber war jetzt nicht mehr wichtig. Ich meine, das kennt man vom Fußball bei den Gruppen, bei den Gruppenspielen bei der WM, wo dann das letzte Spiel unter bestimmten Tabellenkonstellationen eben nicht mehr wichtig war. Und dann hat er drauf gewettet, dass sein Team verliert. Und es gewonnen hätte er $322. Also durch diese Wette. Genau, und daraus ist also $100 Einsatz, 322 hat er zurückgekriegt. Ich glaube, er hat das Geld nie erhalten, so wie ich das gelesen habe. Und deswegen gibt es jetzt das geflügelte Wort 322, wenn man bei einem Match zuguckt und denkt, hey, da geht doch nicht alles mit rechten Dingen zu. So blöd kann man doch nicht spielen, der verliert doch gerade absichtlich. Ja, gerade in der Dota 2 Community, wo das eben auch herkommt, ist es wohl tatsächlich üblich, dann irgendwie 322 zu erwähnen, wenn man der Meinung ist, das war jetzt wirklich so schlecht, das hätte absichtlich sein können. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht über so die letzten Zahlen in der letzten Folgen, weil die geben echt viel her. Es war jetzt alles nicht so viel Quatsch wie ein Tesafilm-Benennung oder irgendein Gesetzesparagraf oder eine Route 66 oder so Quatsch, sondern das waren jetzt bislang wirklich sehr schöne Zahlen. Ja, eine Rich Wayne in Sachen Zahlenfakten, die wir hier gerade aufgemacht haben. Ja. Aufgemacht? Nein, das wollte ich so nicht sagen. Egal. Das ist klar, das ist irgendwie Emo eher ja, in meinem Kopf. Nein. Das war so viel Denglisch, dass ich gar nicht den Zusammenhang verstanden habe. Ja, das ist ja mein Geheimnis. Das beschreibt mich in einem Satz, ja. So viel Denglisch, dass man nichts mehr versteht. ich wollte noch mehr Zahlenfakten eigentlich jetzt kurz erwähnen, weil es gibt Zahlenfakten zur WDC. Ah, ja, stimmt, genau. Ja. Wie San Jose wieder. Ja, wie üblich in der ersten vollen Juniwoche, hier konkret 4. bis 8. Und ja. Aber relativ früh bekannt gegeben. Ich kann mich erinnern, die Jahre zuvor war das meistens während der Maze. Hm, also im April. Und ja. Aber irgendwie geht es ja um nichts mehr, deswegen kann man das. Ach, das ist schon The Real bekannt gegeben und nicht rumort. Nein, nein. Naja, es kamen jetzt offizielle Mails von Apple schon. Ja, einerseits geht es um nichts mehr, wie du richtig sagst. Und andererseits ist man, glaube ich, auch einfach mit dem Veranstaltungsort vermutlich weniger von anderen Dingen abhängig und kann früher fix machen. Mhm. Ja. Ich meine, mir bleibt ja das Moscone Center erhalten in San Francisco. Denn stimmt, GDC, darfst nächste Woche ja dann durchs Moscone wieder spazieren. Genau, denn die GDC findet weiterhin da statt. Übrigens ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon wusste, aber die zahlen ja tatsächlich ihren Sprechern nichts, wenn du da einen Vortrag hältst bei der GDC. Ja, ja. Was wirklich, are you kidding wirklich me? Krass ist bei dem Geld, was die einnehmen für diese Messe. Ja, das ist eine ziemliche Scheißsituation. Weil das wären wirklich Peanuts. Ja. Ich meine, so ein Ticket kostet ab 800, wenn du nur zwei Tage machst, also so diesen Indie-Summit, und bis zu 1500 oder so, je nachdem. Krass. Ja. Wow. Ja. Davon kann man zwei Nächte in San Francisco übernachten, von dem Geld. Ja, aber bei der WDC werden die Vorträge wenigstens gezahlt. Ja. Das ist Arbeitszeit? Ist es Arbeitszeit? Ich hoffe doch. Also okay, das sollte man dann vielleicht noch fragen, ob das tatsächlich stimmt. Aber ich würde jetzt schon erwarten, dass das als Arbeitszeit angerechnet wird. Ja. Ich auch. Ich auch. Ich hoffe es stark. Ja, WWDC eröffnet unseren Apple-Blog diese Woche in Sachen Neuigkeiten. Frage habe ich noch dazu, sorry, jetzt habe ich deine Überleitung kaputt. Mann. Gibt's denn es gab ja eigentlich jedes Jahr so ein Preview-Bild von der WWDC, wo man dann schon munkeln konnte, was wird denn da wohl vorgestellt? Ich habe jetzt noch keins gesehen. Hast du was gesehen? Ja, doch. Also es gibt dieses Preview-Bild, das in der Pressemeldung quasi mit drin ist, und das ist alles so eine isometrische Ansicht des WWDC-Schriftzugs, und um diesen WWDC-Schriftzug herum sind 3D-Versionen von iOS-Bedienelementen. Also da ist irgendwie der Slider für Volume zum Beispiel oder irgendwelche Progress Indicators und so Kram, das Kamera Fokus Retikul, keine Ahnung, also der Fokusanzeige sozusagen als 3D-Objekt, und das ist alles so von der Seite fotografiert. Und es ist alles weiß, das kann ja nur eins bedeuten, Interface wird komplett weiß. Ja. Weiß, überhaupt keine weiß. Farben mehr. Mit weißen Knöpfen, die weiß aufleuchten. Aber 3D und Haptik gleichzeitig. Ja. Unfinished Swan OS. Genau. Du musst so kleine schwarze Kügelchen auf dein iPhone werfen, und da, wo dann die Tinte auf dem iPhone verläuft, siehst du dann, was es gibt. Übrigens, wenn du sagst, das finde ich voll lustig, dass du Unfinished Swan OS sagst, weil ich habe gestern auf meiner PlayStation Unfinished Swan installiert, weil ich zufällig im Store rumgeguckt habe und gemerkt habe, es ist wie bei Journey, wer das für die PS3 gekauft hat, kriegt das kostenlos für die PS4 auch. Ah, das ist ja cool. Und ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt für die PS4 gibt. Ja. Ja. Ja. Mal sehen, was uns auf uns zukommt. Das große Gerücht für WWDC ist ja immer noch, dass Cross-Plattform-Entwicklung zwischen Mac und iOS irgendwie erleichtert oder ermöglicht werden soll, aber mal abwarten, wie viel da dran ist. Ja. Ja, Mac ist dann auch ein gutes Stichwort, weil diese Woche gab es so ein bisschen Kontroverse im Mac App Store. Es gibt ihn tatsächlich noch, auch wenn man sonst nichts davon hört. Und es gibt auch Software im Mac App Store, was man auch nicht glauben würde. Und eine Software davon heißt Kalender 2. Wenig überraschend ist es ein Kalender. Und dieser Kalender zeichnet sich dadurch aus, dass er Pro-Features mitbringt, und diese Pro-Features kann man in einer neuen Version dadurch freischalten, dass man einen Krypto-Miner im Hintergrund laufen lässt, dieser App. Are you kidding me? Ja, nein. Und das Beste an dem Ding ist jetzt auch noch, dass Honiswaki Malipons, bei diesem Update mehrere Bugs drin waren, die dazu geführt haben, dass erstens dieses Feature defaultmäßig an ist und sich nicht ausschalten lässt. Und zweitens, der Krypto-Miner irgendwie auf volle Pulle läuft und den Mac halt komplett lahmlegt und nicht irgendwelche Bremsen drin hat, dass es nur irgendwie X% oder so verbraucht. Wunderschön. Aber alles nicht so schlimm. Die App sieht nämlich aus wie eine TV-Zeitschrift vom Layout. Ja, also man kann über Geschmack ja streiten. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass die Version irgendwann dann von Apple aus dem Mac App Store geworfen wurde. Also da gucken tatsächlich auch noch Leute drauf, was man ja auch nicht glauben würde im Mac App Store, dass da noch jemand sitzt. Und mittlerweile hat sich aber der Entwickler entschuldigt und das ist wohl alles jetzt irgendwie wieder in richtige Bahnen gelenkt und die App ist auch wieder verfügbar. Und der Entwickler hat gesagt, die überzähligen Einnahmen, die er da jetzt an Crypto-Coins gemacht hat, die spendet er. Aber ja, es ist alles so ein bisschen schlimm und allein schon die Idee, dass es solche Funktionalitäten gibt, wo man irgendwie dann Crypto-Coins meint auf dem Mac, um irgendwelche Features zu benutzen, das ist so ein bisschen. Früher hieß das City at Home. Ja. Das war irgendwie toll. Ein hehres Ding. Ja. Ja, Mann. Ja. Heute heißt es irgendwie Quatschcoin. Okay, kauft meine Quatschcoin auf quatschcoin.de. Der ICO ist jetzt live. Du hast uns nicht vorgewarnt. Quatschcoin.de. Ja, hättest du früher einsteigen müssen, Tobi. Och, du kannst da nicht mitten im. Ich habe kaum noch Batterie, ich kann nicht meinen. Ja, siehst du mal. Ich meine, wenn du früh einsteigst, dann bist du ganz oben in der Pyramide und dann ist die Pyramiden. Ne, lassen wir das. Pyramidenschema. Genau. Kaufen und Coins und alles. Apple kauft auch fleißig ein. Und zwar haben sie jetzt Texture gekauft. Und bevor Apple das gekauft hat, war mir das auch kein Begriff. Aber das ist eine Zeitschriftenplattform. Es wird gerne beschrieben als das Netflix der Zeitschriften. Das heißt, da haben sich mehrere Zeitschriftenverlage zusammengetan, unter anderem halt so Größen wie Condé Nast und so Zeug und verkaufen da ein Abo, wo man irgendwie, ich weiß nicht, $10, glaube ich, zahlt im Monat und dann halt Zugriff auf 200 unterschiedliche Zeitschriften hat, von Time über irgendwie das Biermagazin bis Sports Illustrated und was nicht alles. Und Apple hat da jetzt diesen Service gekauft und es wird vermutet, dass sie ihn in Apple News einbauen wollen. Damit das endlich mal geht. Naja, also gehen tut es ja schon länger. Also ich benutze es tatsächlich auch, weil ich meine Lokaleinstellungen auf UK geändert habe, eben dafür. Und ich finde das auch relativ gut tatsächlich. Also es ist mit die App, die ich am liebsten für News benutze. Aber ja, es wäre schon schön, wenn das auch mal verfügbar wäre außerhalb von USA, UK oder Australien. So wie Apple Pay. Oh Gott, ja. Ja, so ein bisschen vernachlässigt bekommt man sich ja mittlerweile schon vor hier in Europa und speziell Deutschland. Ja. Aber ja. Gut, dann habe ich noch gute Nachrichten, nämlich Apple scheint immer mehr TV-Content irgendwie sich zu sichern und zu produzieren. Wir hatten ja irgendwie schon mal drüber gesprochen, dass sie sich von Ronald Moore irgendwie eine Sci-Fi-Serie eingekauft haben, dem Battlestar Galactica und, wie heißt die Highlander-Serie? Ich habe vergessen, wie die Serie mit dem zeitreisenden Schotten heißt, aber die ist auch von Ronald Moore. Outlander, genau. Und der macht eine Sci-Fi-Serie für Apple und jetzt hat sich Apple auch noch die Rechte gesichert an einem animierten Musical-Serien-Ding von den Machern von Bob's Burgers, was ich großartig finde. Interesting. Ich finde das jetzt sehr mutig, dass du sagst, dass das gute Nachrichten sind, denn bislang alles, was Apple angefasst hat, was irgendwie. Das stimmt, ja. Bis jetzt ist alles irgendwie. Content war ganz grauenhaft. Ja, so ein bisschen so die Hand des Midas, nur mit Scheiße sozusagen. Ja, aber also Bob's Burgers finde ich halt großartig und besonders halt auch immer die Musical-Nummern in Bob's Burgers. Insofern würde ich dann gerne dieses Central Park, wie es wohl heißen soll, gerne sehen. Und wenn Apple das irgendwie zahlt, dann soll es ja, daran nicht scheitern. Solange sie es nur zahlen, kann ja auch was draus werden. Ja, ja, ja. Mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt. Zahlen darf Broadcom nicht, weil die wollten ja Qualcomm kaufen. Und man unterscheidet übrigens die beiden mit den M's im Com. Eine hat ein M und die anderen haben zwei M im Com. Oh. Und die einen machen im Wesentlichen Wi-Fi und sonstige Chips und die anderen machen im Wesentlichen Mobilfunk und sonstige Chips. Und da hätte sich ja eine schöne Synergie ergeben und deswegen dachte sich dieses Unternehmen aus Singapur, da kaufen wir doch mal dieses Unternehmen aus Kalifornien und da wird jetzt nichts draus, weil die US-Regierung gesagt hat, nö, lieber mal nicht, weil da ist irgendwie nationale Sicherheit gefährdet, wenn jetzt irgendwie unsere Mobilfunkchips aus potenziell von China beeinflusst werden, da sind wir gegen. Kann man nicht mal von der Hand weisen. Ja, das Interessante war, dass Trump erst sehr für diese Union war und dann sehr spontan und aus noch nicht geklärten Gründen seine Meinung geändert hat. Nein, Donald Trump hat seine Meinung spontan und aus nicht geklärten Gründen geändert. Ja, ja, das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Das ist immer alles sehr absehbar und mit guten Gründen. Konsequent. Ja. Aber das auch nur am Rande. Kommen wir zum Konsum. Ja. Ja. Uns, vielen von uns werden ja Spiele wie Machinarium. Heißt das eigentlich Machinarium, jetzt nachdem wir letztes Mal über die Macs gesprochen haben? Maschinen. Also es ist auch der Maschinist, also würde ich mit Machinarium sagen. Aber es ist ja mit A und nicht mit E. Ich weiß, ob das überhaupt Englisch ist. Der das Entwicklerstudio kommt ja aus Tschechien. Ah, okay, ja, dann ist wieder alles anders. Also Machinarium oder Machinarium, Samoros. Machinarium. Botanicula. Interessanterweise auf Steam Spy Botanicula hat sich am meisten verkauft. Das hat mich gar nicht angesprochen und habe ich nicht gespielt. Vielleicht war das in irgendeinem Bundle? Möglich, sowas ist natürlich immer möglich. Hat jetzt ein neues Spiel gemacht und zwar Tütchel für Mac und PC. Tütchel ist stilistisch durchaus in dem Bereich der Spiele, die sie bislang gemacht haben. Also sie machen ja immer Spiele. Ich würde die ein bisschen vergleichen mit dem kleinen Maulwurf. So vom Gefühl her. You're not wrong. Ohne Text, seltsame Welten, meistens so ein Mikrokosmos. Sehr cute, sehr abgefahren. Sehr tschechisch, finde ich auch. Ich hoffe, sie sind wirklich Tschechen. Aber ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, frag mal deine Frau, aber die ist ja Polin, nicht Tschechien. Und Tütchel ist sozusagen eine Fortführung dessen, allerdings habe ich das Gefühl, eher für Kinder. Bin mir unsicher, ob es für Kinder ist, weil es ist ja schon auch... Also wie der kleine Maulwurf, nur für Kinder. Ja, genau. Also es ist noch mehr am kleinen Maulwurf dran. Das Ganze ist folgendermaßen, Tütchel ist so ein haariges, schwarzer Ball mit Beinen, der sehr aufgeregt ist und sich immer bewegt und spricht. Und der hat eine Kirsche gefunden und will diese Kirsche essen. Und dann kommt so eine haarige Hand von oben im Bildschirm und nimmt ihm die Kirsche weg. Und im Grunde geht das ganze Spiel darum, dass ihm dauernd diese Kirsche weggenommen wird. Oh. Und das Ganze sind einzelne Szenen, die gar nicht viel miteinander zu tun haben. Es gibt immer sozusagen ein Problem. Ja, genau. Amanita Design heißt das Studio, ist in Tschechien. Ja. Es gibt immer ein Problem, was Tütchel hat. Die Kirsche ist, ja, es gibt so ein Glibbermonster, was die Kirsche gefressen hat. Und dann muss er halt versuchen, diese Kirsche aus dem Glibbermonster rauszukriegen. Das Ganze funktioniert wieder mit Point and Click. Ich würde fast so mit Samoros 1 vergleichen. Man klickt irgendwo hin und dann passiert was. Es gab ja auch letztens dieses eine Spiel, wie hieß es denn? Nicht Love You to Bits, sondern das Nachfolgespiel von Love You Bring to Bring You Home. Bring You Home. Ein bisschen so ist das auch. Also cool. Ich drücke irgendwo und dann läuft eine Szene ab und das ist halt süß animiert und sehr lustig. Manchmal schon auch ein bisschen so Bud Spencer Humor, aber ja, witziges Teil. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, wenn sobald ich geklickt habe, muss ich mir erstmal diese ganze Animation angucken und kann nichts tun. Ah. Da ist kein Feedback, sondern mein Cursor ist gesperrt. Ich schaue mir das an und dann geht's halt weiter. Mm, da war Love YouTube jetzt ja deutlich besser. Ich muss sagen, ich war sehr skeptisch und Aga wollte es gerne spielen und ich hatte dann mehr Spaß, als ich dachte. Und Aga war relativ schnell abgeturnt und hat es dann weggelegt. Hm. Ja, also es ist eigentlich witzig, es ist fast wie so eine interaktive Kinderserie, die man sich angucken kann. Es gibt nervige Stellen, es gibt so kleine Minispielchen. Ich bin unsicher, ob ich es durchspielen werde, aber ja, ein spannendes Teil. Wikipedia sagt übrigens, dass es Chuchel, Kuchel ausgesprochen wird. Kuchel, glaube ich. Aber naja, egal. Es ist leider nicht für mobil verfügbar, sonst würde ich das mit meinen Kindern testspielen. Aber nachdem Samorost und alles auch auf das iPhone irgendwann seinen Weg gefunden hat, werde ich das dann nachliefern. Ich denke, die machen das wieder so, dass sie halt erst auf Steam auswerten und dann. Also Wikipedia sagt auch schon Plattform Windows, iOS, Android. Ja, das $20 Steam-Release ist das neue Hardcover. Ja, ein bisschen. allerdings scheint es bis jetzt noch nicht sich so toll verkauft zu haben. Irgendwie habe ich diesen Fetisch mittlerweile, dass ich auf Steam Spy immer gucke, was sich wie verkauft. Ja. Also, pronounced Kukel. Kukel. Kukel, ja. Steht in der Wikipedia. Kukel. Kukel. Was ich fragen wollte, hat der eine oranges Toupet auf und hat das irgendwelche Signifikanz? Ach, ist eine Mütze, okay. Ich dachte schon, das wäre irgendwie eine Trump-Anspielung oder so. nein. Also dieses Gefräßige, ja, das passt ganz gut. Nee, aber der ist irgendwie zu charmant. Hm. Der Kukel. Was mir gerade bei Spielen und Steam einfällt, das hat jetzt mit Steam nichts zu tun, aber ich habe die Tage tatsächlich wieder mal ein Spiel auf meinen Mac runtergeladen und ausprobiert und war gar nicht so negativ überrascht von der Performance, um so vorsichtig zu sein. Ich habe Fortnite runtergeladen von Unreal. Ist das jetzt eigentlich ein Klon von PUBG oder? Ja, irgendwie schon und irgendwie halt auch nicht. Also sie haben halt irgendwann, also ursprünglich haben sie dieses Spiel entwickelt und hatten den Fokus drauf gelegt, dass du eben da so einen Shooter hast, wo du Sachen bauen kannst und dann auf dieser Map quasi in Teams gegeneinander spielst und halt irgendwie Strukturen baust, um dich zu verteidigen. Und dann kam halt PUBG. Und dann haben sie diesen Battle Royale Modus halt auch reingenommen, wo sich eben das Spielfeld pro Zeit immer mehr zusammenzieht und dadurch halt irgendwie das Spiel nach vorne treibt. Und dieser Spielmodus ist schon ganz klar von PUBG inspiriert. Es sind aber schon unterschiedliche Spiele, weil PUBG halt einen Fokus auf Realismus legt und Fortnite ist halt sehr Comics-lastig und du kannst irgendwie einen pinken Bären als Kostüm haben und irgendwie seltsame Waffen, die dazu führen. Also es gibt irgendwie so eine Bombe, dass alle tanzen dann, wenn du die wirfst und so Zeug. Also es ist irgendwie weitaus weniger realistisch. Außerdem, großer Unterschied, Fortnite ist Free-to-Play. Das heißt, du kannst es irgendwie kostenlos spielen und wenn du irgendwie Wert darauf legst, wie dein Avatar aussieht und welche Klamotten er anzieht, dann musst du Geld ausgeben. Na, wenn es Free-to-Play ist, dann ist ja alles gut. Nein, aber das war für mich tatsächlich jetzt die Inspiration, mal zu gucken, weil ich habe gar nicht so viel Interesse, es zu spielen. Ich wollte nur gucken, wie es denn tatsächlich performt auf meinem MacBook unter macOS. Mhm. Und also wenn es zu schlecht performt, könnt ihr auch auf die iPhone-Version warten. Stimmt, ist angekündigt worden. Stimmt. Die ist angekündigt worden und man hat dann auch die Wahl, irgendwie in die gleichen Queues wie PlayStation oder Windows-Spieler zu springen, was im Wesentlichen dazu führen wird, dass man irgendwie sofort erschossen wird, vermutlich, weil es gibt nämlich am Anfang keinen Controller-Support. Ah, schön. Ja, dann aber werden die ganzen Zombies rumstehen, wenn das iPhone gerade in den Tunnel fährt und alle werden sie abknallen. Aber um kurz noch die Geschichte abzuschließen, tatsächlich die Performance von Fortnite war okay. Also sie war jetzt nicht großartig. Vor allem, wenn ich halt denke, wenn ich meine Maschine unter Windows booten würde, wäre sie vermutlich viel besser. Aber sie war tatsächlich spielbar unter macOS und das ist ja dieser Tage auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich habe letztens einen Tweet gelesen von einem Entwickler, der hat gesagt, ja, macOS waren halt 1% seiner Einnahmen und 80% des Supports. Fuck, technisch. Und da haben einige drunter kommentiert, japp. Und machen wir wohl lieber nicht mehr. Aber wie cool wäre das denn, so ein Spiel zu bauen, wo du auf jeder Plattform eine andere Rasse spielst? Dann gibt's die Auto-Aim-Noobs, die mit PS4 und Xbox daherkommen, die Lead-Headshotter, die auf den Desktop-Plattformen daherkommen und die Zombies mit den mobilen Geräten. Ja, du kannst dann quasi die Generäle, die irgendwie die Schlachten planen auf dem iPad irgendwie und genau, die dann gerade nicht erreichbar sind, wenn es wichtig wird. Und dann nennst du es Apples versus Robots. Ja, ja. Apple versus Oranges. Nein. ja. Kommen wir weg von Spielen und hin zu einer weiteren Empfehlung von mir. Und zwar möchte ich eine Serie von 6 Dokumentationen empfehlen, die auf Netflix zu sehen ist, die Dirty Money heißt und wo es so um diverse, der Name sagt im Prinzip alles. Es geht unter anderem um die Daimler-Geschichte mit dem Diesel und dem Abgasen. Es geht um Trump und seine Machenschaften, also spezifische Geldmachenschaften. Es geht in einer Folge um so ein Ponzi-Scheme. Ich weiß nicht mehr genau, was er verkauft. Aber ja, es ist halt im Prinzip sind das alles so Dokumentationen darüber, wie Leute mit unlauterlichen Methoden Geld machen und die gucken da so ein bisschen hinter und ich fand das total faszinierend und natürlich auch gruselig und eklig, aber es sind gut gemachte Dokus, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Also das kann man generell, glaube ich, auch sagen, dass Netflix ganz schön aufgerüstet hat, was Dokus angeht. Ja, das finde ich auch sehr schön, weil ich oft eher Lust drauf habe, als die fiktionalen Sachen. Ja. Wobei, ich muss sagen, die fiktionalen Sachen, da hat Netflix auch zugelegt in letzter Zeit. Also die neuen Netflix-Produktionen, die sehen alle zumindest immer sehr gut aus. Manchmal ist die Story so ein bisschen meh, aber sie investieren da durchaus und man merkt, sie haben da mittlerweile Erfahrung. Und mal gucken, wie Apple dann sich da schlägt, wenn sie versuchen, auch so Content irgendwie zu machen. Ja. Und diese Woche ist extrem Martin-lastig. Entschuldigung dafür. Aber ich habe tatsächlich noch eine seltsame Empfehlung aus dem Schnittpunkt Via Boo und Katzenliebhaber. Es geht um ein japanisches Drama. Und wer mit dieser Kategorie sich an... Dorama. Genau, Dorama. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, der stellt sich einfach eine Telenovela aus Japan vor und dann ist man da eigentlich ganz gut aufgehoben. Also es ist eine relativ billig produzierte Soap-Serie. Und die Serie, die ich empfehle, heißt Neko Samurai. Und auch da ist der Name Programm. Es geht um einen Samurai, der eine Neko, Klammer Katze, töten soll. Also es ist die Geschichte ist, es ist ein armer Samurai, der irgendwie nach Arbeit sucht, aber er möchte jetzt nicht irgendwie Regenschirme basteln oder so oder sonstigen Kram, sondern er möchte schon Samurai-Dinge machen, weil das ist ja irgendwie seine Ehre und was nicht alles. Und dann kommt irgendwann ein Typ zu ihm und meint so, ja, irgendwie mein Meister ist von so einer Katze, von einer Dämonenkatze besessen und der kümmert sich nur noch um diese Katze und die Katze ist sein ganzes Leben und es geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu und du musst diese Dämonenkatze bannen und töten und was nicht alles. Und dann nimmt er diesen Auftrag nimmt er dann quasi an für viel Geld und zieht dann los und sieht dann die Katze und bringt es natürlich nicht übers Herz, sondern adoptiert dann die Katze. Und die Serie geht dann darum, wie er mit dieser Katze Abenteuer erlebt und wie er lernt, wie man mit Katzen umgeht. Und es ist total süß alles, weil dann irgendwie es spielt halt so im 1800 wahrscheinlich. In einer Zeit, wo jetzt irgendwie du nicht im Supermarkt Katzenfutter kaufen kannst. Und dann gibt es halt da so einen Katzenshop in diesem Dorf und die Betreiberin des Katzenshops erklärt ihm dann, wie er Katzenfutter selber machen kann und dass die Katze ein Katzenklo braucht und solche Sachen. Und das ist alles unglaublich lustig, weil halt dieser Macho-Samurai mit Katze irgendwie, das ist ein schönes Spannungsfeld, das eine sehr liebenswürdige Geschichte erzählt. Klingt auf jeden Fall sehr absurd. Es ist super absurd, ja. Und wer sich die Serie nicht angucken muss, sollte sich auf jeden Fall den Anfang, also das Intro angucken, weil das irgendwie total abgefahren geschnitten ist mit lustiger Musik und lustiger Szenen von Katze und Samurai. Ja. Dann kommen wir zum Nachklapp. Und ich habe tatsächlich es übers Herz gebracht, mal Celeste auszuprobieren. Ich war so eingeschüchtert, weil irgendwie schwieriges Jump'n'Run ist halt eigentlich nicht mein Genre. So. Ja. Und ich muss sagen, Celeste macht das ganz gut. Also ich bin jetzt auch nur durch das erste Level durch, aber ich hatte mit mehr Problemen gerechnet. Es ist natürlich sau schwer und ich bin irgendwie 100-mal gestorben in diesem Level. Aber es ist halt irgendwie dadurch, dass es irgendwie immer ein Screen ist und du sehen kannst, was du machen sollst im Regelfall. Dann nur eine Frage von Durchhaltevermögen und Training sozusagen. Und es macht Spaß. Ja, und wie gesagt, das Schöne ist, man kann halt auch, nachdem man 5-mal am Anfang gestorben ist bei so einem Level, noch einen besseren Weg für den Anfang dieses Screens finden. Ja. Und das dann halt abkürzen, weil das musst du ja immer und immer wieder spielen. Auf YouTube gibt's jetzt ein GDC-Video von Matt Thompson, ach Gott, Thompson ist doch der NS Hipster, oder? Hipster? NS Hipster. Oder? Ich schaue gerade mal. Matt Thompson. Ja, Matt Thompson. Designing Celeste. Genau. Okay. Über den Levelaufbau von Celeste. Und das ist ganz spannend, wie er das auch erklärt. Dass er halt auch geschaut hat, dass eben solche Faktoren eine Rolle spielen. Dass, also ganz fantastisch bei Celeste, wenn man so ein paar Speedrun-Videos und so gesehen hat, ist, dass dieses gleiche Level von unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, also von einem Anfänger, von einem Mittelguten, von einem Superguten, völlig anders gelesen wird und völlig anders gespielt wird. Aber auf all diesen Ebenen funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine sehr hervorragende Leistung. Weil es nicht einfach ist, ein Level zu gestalten, was wirklich für verschiedene Schwierigkeitsstufen gut funktioniert. Und für verschiedene Skill-Level. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Kurz noch zu Tobi. Es gibt tatsächlich einen Autor, der Matt Thompson heißt und auf NS Hipster schreibt. Der schreibt sich allerdings selbst mit 3T im Matt. Ja. Dem habe ich vor ein paar Jahren die Hand geschüttelt und mich für NS Hipster bedankt. Nice. Dann wurde es eingestellt. Nee, gibt's noch. Gibt's ungefähr ein Beitrag pro Halbjahr. Ja, ja. Okay. Aber dafür hochqualitativ. Das war schon mal wöchentlich. Okay, stimmt. Der letzte Artikel ist vom 13. Dezember 2016. Ja, der Matt Thompson ist da auch nicht mehr, glaube ich. Ah. Nee. Ich wollte nochmal zu Celeste zurück und du. Ja, ja. Hast du es denn oder würdest du es übers Herz bringen, den Assist-Modus einzuschalten, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr? Ich glaube schon. Also dieses Angebot, den Assist-Modus im Hintergrund zu haben, ist in der Tat auch eine der Motivationen für mich gewesen, es überhaupt anzufangen. Weil ich mir gedacht habe, so, ja, wenn ich es wirklich dann, also das wird dir ja auch so nahegelegt am Anfang des Spiels, probier es doch erstmal ohne und wenn das nicht klappt, dann kannst du immer noch und so. Und das war für mich tatsächlich auch eine der Erwägungen zu sagen, okay, dann kann ich das Spiel ja tatsächlich auch mal runterladen und ausprobieren, weil wenn es dann wirklich so ist, dass es mir einfach zu kackschwer ist, dann lasse ich mir halt helfen. Ja. Und also bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht, aber im Zweifel mache ich das schon an, denke ich. Weil das ist für mich ein völlig absurdes, und ich verstehe mich da selber nicht, völlig absurdes psychologisches Problem. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich verstehe das aber auch. Also ich zum Beispiel, wenn du so Spiele anfängst und die dann irgendwie defaultmäßig auf normal sehen und du denkst dir, ja, eigentlich sollte ich es jetzt auf easy stellen, weil ich habe keinen, im Zweifel habe ich eh nicht genug Zeit und ich möchte einfach mehr Experience und weniger Stress. Aber dann hast du doch immer ein schlechtes Gewissen und denkst dir, ja, das ist aber nicht die richtige Experience und das ist nicht so, wie die Leute das vorgesehen haben und bin ich ein schlechter Spieler, wenn ich jetzt auf easy spiele? Es ist eine seltsame Abwägung. Ja, aber ich finde toll, dass es ihn gibt. Tobi, du. Ich habe noch einen Nachklapp. Ich habe nämlich das Interview mit Asher Vollmer gehört und Ich muss sagen, ich finde Asher irgendwie viel, viel, viel netter als den Host. Ich würde mir gerne einen Podcast anhören, wo Asher Vollmer regelmäßig mitkommt. Warum ich dran denken musste, ist, weil er über ethisches Free-to-Play geredet hat. Und ich bin zwar nicht ganz d'accord mit seiner Aussage, dass seit man werbefinanziert sein kann, geht ja ethisches Free-to-Play. Aber es ist doch ein bisschen was ist schon dran, weil du sagen kannst, Werbung einzusetzen, um Geld aus dem Spiel zu monetarisieren, ist dann doch ein bisschen ethischer als Kohle rauszupressen. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass du die Währung änderst, also Geld gegen Zeit, sondern einfach, dass du Zeit nur in einem begrenzten Umfang ausgeben kannst, pro Zeit. Also so, du kannst dir in einer Minute nur 2-30 Sekunden Werbeclips anschauen. Du kannst aber in einer Minute $500 in der Purchases kaufen. Ja, es ist eine schwierige Abwägung, weil im Wesentlichen, also als ich das letzte Mal reingeguckt habe, und das ist jetzt zugegebenerweise 1,5 bis 2 Jahre her, waren gerade auf Unity die Werbesachen, die ausgespult gespielt werden, wurden über dieses Werbeding, über diese Ad-Plattform, waren halt Werbungen für die fiesen Freemium-Titel. Also du hast halt dann quasi einen guten, Anführungszeichen, Freemium-Titel, der Werbung macht für Clash of Clans. So. Ja. Ich weiß es, also da ist dann. Also für so hochqualitative Spiele wie Clash of Clans ja nicht mal. Ja, nein, aber so im Sinne von, da ist halt so die Monetarisierungsmaschine am Start. Und dann fragt man sich halt auch die Transitivität von dieser tendenziellen Evilness, wie die funktioniert, ja. Also wenn ich Werbung für Kraus Maffei in meinem Podcast mache, dann ist der Podcast da doch jetzt auch nicht unbedingt besser. Ja, nee. Ja, also es ist eine Abstufung, aber ich sehe das Problem dadurch noch nicht gelöst. Ja. Naja, aber wenn die Bitcoin-Miner kommen, dann... Bitte? wenn die Bitcoin-Miner in die Spiele eingebaut werden, dann haben wir das Problem gelöst. Ja, das ja, ist ja boah. Oder in die Pfaff-Icons. Ja, es gibt tatsächlich auch, also Tobi, du sagst gerade in die Pfaff-Icons, aber es gibt in der Tat viele Webseiten, die mittlerweile das Minen anfangen. Ja, ja, I'm not even kidding. Also ja, das ja, ist ja. Tatsächlich ein Fall, den ich gelesen habe irgendwo. Ja, ja. Ich glaube, wir sind jetzt am Punkt von dem Podcast, wo ich meinen 800. Nachklapp zu Shadow of the Colossus. Oh ja, gerne, gerne. Wir haben gespannt drauf gewartet. Lass mich noch kurz mein neues Spiel pitchen. Oh ja. Und zwar Papers, Please, nur mit Steuererklärung. Name? Tax Adventure. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Ich schlage dieses Spiel ja schon seit Jahren vor und das soll genau meine Steuererklärung sein. Das, aber das wäre doch geil. Stell dir das mal vor, du machst so ein Tutorial, so lange bis du dich hochgeskillt hast, dass du Marcells Steuererklärung machen kannst und ab dann machst du einfach die Live-Steuererklärung von was von eigentlich Hunderten von, na? Ja. Geschäftsidee. Aber der Name ist auch großartig. Der Name ist großartig. Und irgendwann machen wir dann die von Trump und können dann endlich reingucken. Jetzt sehen, dass er gar nicht so reich ist. Shadow of the Colossus, ja, ich bin ja jetzt mittlerweile in meinem dritten Durchspiel angekommen, weil das einfach, das ist so lustig, weil da dachte ich, ha, vielleicht sollte ich nochmal in The Last Guardian reingucken und dann, nee, weil The Last Guardian, es ist halt unglaublich langsam, dieses Spiel, weil du immer auf Trico warten musst, also ja. Trico warten musst, bis es geht. Deswegen bietet sich das nicht so zum nochmal Spielen an. Aber Shadow of the Colossus ist einfach sehr cool und es macht total Spaß, so einen Koloss anzugreifen, wenn du weißt, was du machen musst. Ich bin immer noch komplett, also ich habe ja ganz viele Lösungen benutzt. Bei der Hälfte der Kolossi habe ich sofort gecheckt, selber. Und bei den anderen habe ich dann halt nachgeguckt. Und ich kann mir bei denen bis heute nicht vorstellen, wie man darauf hätte kommen sollen. Weil da sind ja so Sachen wie so, auch dass die Steuerung dir unklar ist. Also, dass dieses Pferd sich automatisch in eine Richtung bewegt und nicht gegen die Wand rennt, das wird einem nicht klar gemacht. Und dadurch, dass heutzutage alle Spiele so laufen, dass du vielleicht auf einem Weg geradeaus laufen kannst, wenn du nichts machst. Aber eigentlich steuerst du die ganze Zeit. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Und ja. Und was ich auch gesehen habe, es ist ja so lustig, weil jeder unterschiedlich auf die Kolosse reagiert. Also der eine hat bei dem einen total Probleme und mir fiel der voll leicht und genau andersrum. Also, wie ging es dir bei dem Vogel? Der erste Vogel oder der zweite? Der erste Vogel. Der war total simpel für mich. Da habe ich ewig gebraucht, um zu verstehen, wie ich auf den Flügel raufkomme. Das habe ich beim ersten Versuch gebraucht. Also gerade der war in meinem Kopf, als ich das gerade gesagt habe. Das war total einfach. Und andere, keine Ahnung. Und diese Hinweise von Dorman sind relativ schlecht, finde ich. Ja. Weil es auch immer der gleiche Hinweis ist und oft kommt der schon, wo du das schon gemacht hast. Und du steckst an einer anderen Stelle und der bringt immer noch den Hinweis und der bringt dich dann total durcheinander. Ich kann mir auch vorstellen, es liegt ein bisschen an der Übersetzung. Ich fand ich gesehen habe, die englischen Hinweise besser. Ja. Aber ja, vielleicht täusche ich mich. Ah, das Pferd, jetzt weiß ich wieder. Das Pferd, das war schwer. Aber jetzt bin ich so tief in das Spiel eingestiegen und das Schöne ist, es gibt ja New Game Plus, also da behältst du deine Stamina und du wirst immer besser und immer besser und immer besser, dass das dann kein Problem mehr ist, weil es ist sehr anstrengend, diese Echsen zu jagen. Jetzt so langsam verstehe ich, wie du drauf reagiert hast, weil meine Kritik war ja sehr harsch vor 3 Wochen oder 4 Wochen an der Kamera und der Steuerung. Ja. Das fällt dir aber nicht mehr auf, wenn du es gewöhnt bist. Ganz genau. Und wenn du weißt, wie du es machst. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der dann sozusagen jetzt das so spielt, wie es da kommt, aber das Alte kennt und damit vertraut ist, damit überhaupt dann sich fragt, warum flippen alle aus wegen der Steuerung? Die funktioniert halt vornehmlich anders. das mit der Kamera ist, du musst loslassen können. Wenn du loslassen kannst, dann ist auch die Kamera nicht problematisch. Ja, aber es ist halt ganz anders als alle AAA-Sachen, die man so heutzutage kennt. Ja, ja. Damals war das einfach so. Also das, was für dich jetzt sich anders anfühlt, ist nur der andere Kontext. Damals war das Shadow of the Colossus weder von der Kamera noch von der Steuerung her was Besonderes. Ja. Oh, ich vielleicht weiß, diese Drittelgeschichte, bla, aber das hat sich für mich nahtlos eingebettet in eine ganze Menge von Third-Person-Rumrennspielen. Ich glaube, der Punkt ist nicht, dass es nicht besonders war, sondern dass damals jedes Spiel seine eigene Eigenheiten in Sachen Kamera hatte. Und dass man heute halt durch zunehmende AAA-Isierung und Standardisierung von Genres und überhaupt Spielen und Kameras und Perspektiven eine gewisse Homogenität gewöhnt ist über Spiele hinweg, die damals halt noch nicht vorgeherrscht hat. Seit wie das WASD, was sich so durchgesetzt hat. Ja, genau. Was übrigens heutzutage, also jetzt nachdem ich 2 Jahre diese Konsole habe, ich kann das nicht mehr. Ich kann WASD. Nicht mehr mit WASD spielen. Das ist so grauenhaft. Ich finde es fürchterlich, mich nur eine Sekunde mit WASD bewegen zu müssen. Okay. Wow. Lustig. Aber das ist Gewöhnungssache. Ja, klar. Wie das ist. Einen Tipp habe ich bei Shadow of the Colossus noch, wenn man mal ein bisschen was fühlen will, schaut euch Blindspieler an, also Let's Plays blind von Leuten und dann einfach auf die letzte Folge von Shadow of the Colossus gucken und sich einfach das Ende angucken, wie die so auf das Ende reagieren. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Kurz noch erwähnt, weil Blindspielen so ein bisschen eine unglückliche Formulierung ist und vielleicht nicht allen geläufig. Oft auf Twitch und auch sonst in Let's Plays bezeichnet man einen blinden Playthrough, als wenn man da ohne Vorwissen rangeht und Ahnung. Genau. Ich habe mir schon überlegt, wie wissen die dann, wie sie die Klasse angreifen? Okay. Nein, also keine tatsächlich. Das heißt, es ist sowohl in Sachen Ableismus als auch in Sachen Metapher ein bisschen unglücklich. Ja, stimmt. Das ist aber so lustig, weil ich weil das du, so du gerade sagst, wenn man das fühlen will, da wollte ich nämlich vorher schon noch einhaken. Ich habe tatsächlich Last Guardian 2-mal durchgespielt, weil ich es nochmal spielen wollte und ich habe beim zweiten Mal auch wieder geweint. Insofern, ich finde, wenn man sich darauf einlässt und dann eben auch damit mit dem Vorwissen an das Spiel rangeht, dass man halt irgendwie die Geduld mitbringen muss für diesen es Companion. Ist halt auch so lang. Ja, es ist lang. Und deswegen braucht man die Geduld. Aber wenn man das machen will, dann lohnt sich da auch ein zweiter Playthrough. Das glaube ich. Wahrscheinlich mache ich das auch irgendwann. Aber also es ist wirklich schön, so diesen YouTubern zuzugucken. Ist nicht jeder gleich, aber also das hat mir echt Spaß gemacht und es war schön. Ich muss das echt auch mal durchspielen. Ja. Ja, durchgespielt. Ja, und aha, mit. Ah, okay. Nachklapp vom PlayStation Nachklapp. Plus gibt es gerade kostenlos Bloodborne, wollte ich bloß sagen. Ah, ja, das ist eine große Empfehlung. Ja, habe ich mir runtergeladen und dann habe ich doch Shadow of the Colossus nochmal gespielt. Aber das wird, glaube ich, die nächste Fortsetzungsserie hier mit Marcel. Im Nachklapp, wie Marcel mit Bloodborne kämpft. Also da würde ich ja fast, da ist fast eine YouTube-Serie eigentlich drin. Ist die Lernkurve, also ich meine jetzt nicht, es gut zu spielen, sondern es zu verstehen, wie man es spielt. Mhm. Ist die groß? Ja und nein. Also das große Problem meines Erachtens von Bloodborne ist, dass es genau am Anfang eine ziemlich hohe Hürde hat und wenn man über die drüber ist, dann läuft's gut, aber wenn man sich an der ausgerechnet die Zähne ausbeißt, dann kommt man halt nicht über die ersten paar Szenarien hinweg sozusagen oder über das erste Level in großen Anführungszeichen. Und das ist der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, dass der Anfang so unglücklich von der Lernkurve ist. Aber ich bin gespannt, wie du das siehst. Ja, ich auch. Ja. Ach Gott, mir ist noch was eingefallen. Tu's. Tu's. Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider Colossus. Tomb Raider Colossus. Erscheint im September. Okay. Heute rausgekommen, die Nacht. Ah, das wollte ich noch sagen. Ist das, Moment, das ist das Spiel, das irgendwie so kurzfristig angekündigt wurde und jetzt plötzlich da ist, oder? Ja, aber das ist doch erst September dann. Ach so, ja. Stimmt. Ja. Das ist ja noch ein Weilchen hin bis September. Puh. Ich habe nur gerade überlegt, ob das Tomb Raider war, das zuerst exklusiv für Windows kam und dann jetzt, aber nein, das ist ja schon länger her mit dem exklusiv Windows. Das war der Reboot, der exklusiv. Ich glaube, das zweite kam auch gleich auf PlayStation mit. Ja. Das war, glaube ich, nicht mehr exklusiv. Gut, gut. Dann im September mehr Tombs zu raiden. Und bis dahin hoffen wir, dass wir noch einige Sendungen hochladen und dass ihr diese Sendungen auch hört. Diese Sendung ist allerdings jetzt zu Ende und wir verabschieden uns und damit Servus und Baba. Ade. Tschüss. Let me see.